vergleiche mich mit allen anderen, fühl mich irgendwie spät dran, ja. Alle meine Freunde, sie sind alle längst im Master und der Finster ist doch eh, eh jeder erfolgreich, ja. Es fühlt sich dauernd an, als ob das Leben mich nur aufhält. Meine Eltern sagen, ich wäre ihr ganzer Stolz. Dabei schauen sie ständig so, als ob sie sagen wollen: In deinem Alter müsstest du doch so viel weiter sein. Ein bisschen reifer und die Hochzeit nicht am Meilenstein. Doch ich weiß noch nicht, was ich jetzt will. Und dass Druck von außen mir nicht weiterhilft. Bin nicht am Ende meiner Reise, sondern mittendrin. Ich bin grad in einer Zwischenphase. Zwischen ich hab alles und ist alles schwierig gerade. Zwischen ich bin voll erwachsen, nur noch Teenager. Zwischen mir egal und das will Konsequenzen haben. Aus dem ganzen Hinterfragen werd ich nicht schlau. Weil ich bisschen Schlaf und Antworten brauch. Frag mich, verschwende ich oder leb ich grad meine besten Jahre in dieser Zwischenphase. Ich bin Anfang Mitte 20 und das Leben ist ne Achterbahn. Ich muss grad das erste Mal für Miete, Strom und Wasser zahlen. Meine Daily Soap reicht von Bewerbungen zu Tinder-Dram. Und Freunde, die mal Kinder waren, schieben heute einen Kinderwagen. Doch ich weiß noch nicht, was ich jetzt will. Und das Druck von außen mir nicht weiterhilft. Bin nicht am Ende meiner Reise, sondern mittendrin. Ich bin grad in einer Zwischenphase. Zwischen ich hab alles und ist alles schwierig gerade. Zwischen ich bin voll erwachsen, nur noch Teenager. Zwischen mir egal und das will Konsequenzen haben. Aus dem ganzen Hinterfragen werd ich nicht schlau. Weil ich bisschen Schlaf und Antworten brauch. Frag mich, verschwend ich oder leb ich gerade meine besten Jahre in dieser Zwischenphase. Verschwende ich oder lebe ich gerade meine besten Jahre in dieser Zwischenphase?